Erster, dies ist ein Lied von David für den Chorleiter. Es ist zum Lehren. Zweiter, David kämpfte gegen die Aramäer. Job besiegte die Edomiter im Salztal. Er tötete 12.000 Männer. Dritter, Gott, du hast uns verlassen und zerstreut. Du warst zornig. Mache uns wieder stark. Vierter, du hast die Erde beben lassen und gespalten. Heile ihre Risse, denn die Erde wankt. Fünfter, du hast dein Volk leiden lassen. Du gabst uns Wein, der uns taumeln ließ. Sechster, du gabst denen, die dich ehren, ein Zeichen. Sie sollen es für die Wahrheit hochhalten. Sela. Siebter, deine Leute sollen gerettet werden. Hilf uns mit deiner starken Hand und höre uns zu. Achter, Gott sprach in seinem heiligen Ort. Er sagte, ich werde jubeln. Ich werde Sichem verteilen und das Tal Sukkot vermessen. Neunter, Gilead und Manasse gehören mir. Ephraim schützt meinen Kopf. Juda ist mein Herrscherstab. Zehnter, Moab wird mir dienen. Ich werde Edom besiegen. Ich werde über Philistäa jubeln. Elfter, wer wird mich zur starken Stadt führen? Wer wird mich nach Edom bringen? Zwölfter, Gott, du hast uns verlassen. Gott, du gehst nicht mit unseren Soldaten in den Kampf. Dreizehnter, gib uns Hilfe gegen den Feind. Vierzehnter, mit Gott werden wir Großes tun.